Erster der Herr sagte zu mir, dass ich einen Krug aus Ton kaufen und einige Anführer des Volkes sowie der Priester mitnehmen soll. Zweiter danach sollte ich in das Tal Ben Hinnom gehen, das vor dem Scherbentor liegt, um dort die Botschaft zu verkünden, die Gott mir geben würde. Dritter ich sollte sagen, hört das Wort des Herrn, ihr Könige von Juda und Bewohner Jerusalems, denn Gott wird ein großes Unglück über diesen Ort bringen. Vier. Das geschieht, weil sie Gott verlassen und an diesem Ort anderen Göttern Opfer dargebracht haben, während sie das Land mit dem Blut unschuldiger Menschen füllten. Fünfter sie bauten Altäre für den Gott Baal, um ihre eigenen Söhne im Feuer zu opfern, obwohl Gott dies niemals befohlen oder auch nur daran gedacht hatte. Sechster deshalb wird die Zeit kommen, in der man diesen Ort nicht mehr Tophet oder Ben Hinnom nennt, sondern er wird Schlachtental heißen. Siebter Gott wird die Pläne der Menschen in Juda vernichten, so dass sie im Krieg sterben und ihre Körper von Vögeln und wilden Tieren gefressen werden. Achter er wird diese Stadt so schrecklich zerstören, dass jeder Passant entsetzt sein wird, wenn er die Folgen der Katastrophe sieht. Neunter wegen der großen Not während der Belagerung durch ihre Feinde werden die Menschen so verzweifelt sein, dass sie sogar ihre eigenen Kinder essen. Zehnter dann sollte ich den Krug vor den Augen der Männer, die mich begleitet hatten, zerbrechen, um Gottes Urteil deutlich zu zeigen. Elfter ich sollte ihnen erklären, dass Gott dieses Volk und diese Stadt genauso zerbrechen wird wie diesen Krug, den man niemals wieder reparieren kann. Zwölfter Gott sagte, dass er mit diesem Ort und seinen Bewohnern so umgehen wird, dass die ganze Stadt so unrein wie das Tal Tophet wird. Dreizehnter alle Häuser in Jerusalem werden unrein sein, weil die Menschen auf ihren Dächern anderen Göttern Opfer dargebracht und fremde Mächte verehrt haben. 14. Als Jeremia aus dem Tal zurückkam, stellte er sich in den Vorhof des Tempels und sprach dort zum gesamten Volk. 15. Er verkündete, dass Gott das angedrohte Unheil über alle Städte bringen wird, weil die Menschen stur waren und nicht auf seine Warnungen hörten.